Wer hätte das den Friseur zugetraut? Mit einem stolz hingeworfenen Adieu, Madame, hat er sich für immer losgesagt von mir und diesem schönen Schlosssaal hier. Eine gewöhnliche Witwe könnte das außer Fassung bringen. Aber mich, Gott sei Dank, kostet es nur einen Blick. Und ein anderer Bräutigam, Monsieur Titus, liegt zu meinen Füßen. Wenn nur die gnädige Frau, die sich so gütig der Sache annimmt, den alten Spießbürger schon herumgekriegt hätte, dass er Titus als seinen Erben erklärt. Konstanze, euer Gnaden? Es geht nicht. Wär's möglich? Ich habe mich eine halbe Stunde abgequält mit dem Manne. Aber seine lederne, wasserdichte Seele ist undurchdringlich für den Tau der Beredsamkeit. Er will ihn etablieren, weiter nichts. Auf Erbschaft hat er keine Hoffnung. Das ist sehr fatal. Ich glaube, das würde so leicht gehen. Ich habe schon den Notarius Falk, der heraus in eine Sommerwohnung hat, rufen lassen. Versuchen wir es noch einmal, gnädige Frau. Setzen wir ihm beide zu. Naja, wenn du glaubst. Ich habe dich heute aus Übereilung sehr ungerecht behandelt und will das durch wahre mütterliche Sorgfalt wieder gut machen. Darf ich euer Gnaden die Hand küssen? Sie sind so überaus gnädig. Ich habe aber wenig Hoffnung. Es müsste nur sein, dass das Wiedersehen mit seinem Neffen... Der muss jeden Augenblick hier sein. Ja, aber so sag er mir nur... Ich darf gar nichts sagen. Ja, aber was ist denn das? Sie haben ja eine graue Perücke auf. Geht Ihnen das was an? Bin Herbstelt, melde mich und damit Punktum. Ja, gleich, bitte. Es wird mir ein bisschen einen Stich da geben, wenn ich die Konstanzia sehe. Ja. Nur daran denken, wie sie gesagt hat. Ach, wie abscheulich sieht er aus. So eine Erinnerung ist ein Universalmittel gegen alte Bremsler. Sie soll Kammerfrau bleiben, wo sie will. Meine Herzenskammern, die bezieht sie nicht mehr. Die verlasse ich an einen ledigen Junggesellen und der heißt Weiberhass. Nun, hat er mich angemeldet? Nein. Die gnädige Frau diskuriert und da darf man sie nicht unterbrechen. Aber ich bin ja... Keine Ungeduld. Wart daher da in dem Zimmer drin. In einiger Zeit werde ich sehen, ob es Zeit sein wird, ihn zu melden.